komm doch zur Quelle des Lebens, durstig und müde und matt. Komm, denn es ist nicht vergebens, hier wirst du ruhig und satt. Eile dahin, warum verziehen? Ewiger Gewinn steht hier auf dem Spiel. Hier ist die Quelle des Lebens, hier ist dein einziges Ziel. Komm zu dem Born, dich zu laben, tauch dich im Glauben hinein. Hier wird die Sünde begraben, hier wirst du selig und rein. Eile dahin, warum verziehen? Ewiger Gewinn steht hier auf dem Spiel. Hier ist die Quelle des Lebens, hier ist dein einziges Ziel. Komm zu der heilenden Quelle, dir wird Genesung zuteil. Sieh, wie sie sprudelt so helle, trinke zum ewigen Heil. Eile dahin, warum verziehen? Ewiger Gewinn steht hier auf dem Spiel. Hier ist die Quelle des Lebens, hier ist dein einziges Ziel.